Sie ist gerne laut und macht mit mir einen drauf. Und jeder, der sie kennt, geht mit ihr nach Haus. Doch es macht mir nichts aus, auch wenn du mir nicht glaubst. Manchmal bin ich doch ein kleines bisschen stolz darauf. Denn sie ist wunderschön, sie ist schlau, sie ist nett. Manche wollen mit dir nur chillen, andere gehen mit dir ins Bett. Aber ich komm damit klar, denn sie ist, was ich hab, was ich lieb, was ich brauch. Und ich weiß genau, sobald ich sie dir zeige, liebst du sie auch. Oh shit, ich denke nur an sie, denn ich bin so verliebt in meine Musik, in meine Musik, in meine Musik, in meine Musik. Verliebt in meine Musik, in meine Musik, in meine Musik. Bin so verliebt in dieses Lied, in dieses Lied, in dieses Lied. Ich bin so verliebt in meine Musik, in meine Musik, denn meine Musik ist immer für mich da, wenn ich sie gerade brauch. Und hab ich mal keinen Bock, dann mach ich sie aus. Es ist so easy, manchmal wünsch ich mir, sie wär meine Frau. Dann geht sie Gassi mit dem Hund, kocht und putzt dann das Haus. Oh yeah, genau so stell ich mir das vor. Nur wir beide ganz alleine, keine Grenzen, keine Weichen. Guck, ein Blick von mir wird reichen und dann denken wir das Gleiche. Ich fühl dich für mich alleine, nein, ich meine, ich sollte teilen. Warum fällt es mir so schwer, ich denke nur an sie, denn ich bin so verliebt in meine Musik, in meine Musik, in meine Musik, in meine Musik. Verliebt in meine Musik, in meine Musik, in meine Musik.